NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Gerd Westphal liest nun wieder aus dem Roman Mathilde Möhring von Theodor Fontane, heute den 6. von 8 Abschnitten. Aus Mathilde Möhring, der umsichtigen und ehrgeizigen Berlinerin aus kleinen Verhältnissen, und dem Rechtskandidaten Hugo Grussmann, ist ein verlobtes Paar geworden. Seit ihr als Untermieter bei Möhrings, Mutter und Tochter, eingezogen war, hatte Mathilde ein Auge auf Hugo geworfen, seine schwachen Seiten bald erkannt und natürlich auch seine guten und einen Eroberungsplan geschmiedet, mit dem sie ihn einzufangen hoffte. Eine Krankheit Hugos kam gelegen, um ihn durch Fürsorge einzuwickeln und weich zu stimmen. Hugos Antrag folgte auf dem Fuße. Unter dem Christbaum wurde Verlobung gefeiert und eine Flitterwoche angehängt, in der sich Mathilde von einer ungewohnt lebenslustigen Seite zeigte. Hugo ist danach überzeugt, die rechte Wahl getroffen zu haben, und er ist auch nicht gänzlich uneinverstanden, als Mathilde am Neujahrstag die Flitterwoche für beendet erklärt und ihn auf den Ernst des Lebens, das heißt sein bevorstehendes Examen, hinweist. Hugo ist ihr in gewissem Sinne dankbar dafür, dass sie ihn lenkt und auf die richtige Bahn bringt. Und besonders freut ihn Mathildes pädagogisches Verfahren, das Anstrengungen und Zerstreuungen geschickt zu mischen weiß. Wenn sie ihn lang genug abgehört hat und seine Konzentration zu erlahmen beginnt, weiß sie, ein Entrefilet einzuschieben, ihn abzulenken und zu erfrischen. Und Hugo besteht sein Examen und ist nun Referendar, was Mathilde gebührend zu feiern versteht. Und sie hat schon weitergehende Pläne. Hugo soll in eine kleine Stadt, wo er eine geachtete Stellung einnehmen kann, mit Mathilde als Frau an seiner Seite. Vorher aber ist eine weitere Klippe zu bestehen, denn aus dem Referendar muss erst ein Assessor werden. Hugo denkt mit Ängstlichkeit und Verdruss daran, dass das Lernen nun wieder beginnen soll. Hören Sie wieder Gerd Westphal. Hugos Befürchtungen schienen sich nicht erfüllen zu sollen. Das Examen war Ende März gewesen und schon war Mitte April, ohne dass Tilde von Assessorexamen und Vorbereitung dazu gesprochen hätte. Sie ließ es gehen, war voll kleiner Aufmerksamkeiten, unter denen Stücke vorlesen aus kleingedruckten reklamschen Zweigroschenausgaben oben anstand, und hatte sich nur darin geändert, dass sie minder häuslich schien als früher und jeden Vormittag ein paar Stunden in der Stadt war. Hugo selbst kümmerte sich nicht darum und auch kaum die Alte, bis diese eines Tages fragte: »Tilde, du bist jetzt immer gerade weg, wenn die Rundschen kommt und Reine macht. Ich will nichts sagen, aber sie rennt immer gegen, weil sie nicht sehen kann und schlägt alles in zwei. Heute wieder die grüne Lampenglocke.« »Ja, das ist schlimm, Mutter. Wo gehst du denn eigentlich immer hin, Tilde?« »Lesehalle für Frauen. Und da?« »Da lese ich Zeitungen.« »Aber Hugo kriegt ja doch jeden Tag eine.« »Freilich, aber eine ist nicht genug. Ich brauche viele.« »Na, wenn du meinst, für mich wär's nichts.« Und dabei blieb es. Die Alte kam nicht wieder darauf zurück, bis eine Woche später diese halb geheimnisvolle Zeitungsleserei auch ohne weitere Frage ihre Erklärung fand. Es war ein Sonntag, an welchem Tage die Lesehalle nur von 11 bis 1 auf war, und um 1:30 war Tilde wieder zu Haus. »Guten Tag, Mutter. Oh, es riecht ein bisschen nach verbrannt, du hast wohl nicht recht nachgesehen.« »Na, Hugo merkt es nicht. Und wenn auch, er isst ja die verbrannten Stellen am liebsten und sagt dann bloß immer, da ist nur alles Animalische raus.« »Ja, ja, sowas sagt er. Und ich habe ihn schon immer danach fragen wollen, aber dann dachte ich auch wieder, lieber nicht. Und das war auch am besten so. Nicht fragen ist immer besser. Aber bist du denn gar nicht in die Küche gekommen?« »Ja, Tilde, jetzt eben. Und da habe ich es auch gleich gemerkt und habe ein paar Kohlen rausgenommen und habe auch aufgegossen. Und geärgert habe ich mich auch, denn es kostet ja so viel. Aber ich konnte nicht eher rausgehen, weil die Schmädige hier war. Na, die hätte auch wegbleiben können. Die Schmädige bedeutet nie was Gutes und kommt immer bloß aus Neugier oder aus Boshaftigkeit. und um einen armen Menschen einen Floh ins Ohr zu setzen. »Ach, Tilde, da tust du ihr aber Unrecht, wenigstens heute. Sie kam bloß, um uns zu gratulieren, von wegen Hugos Examen. Und wann denn nu Hochzeit sei? Und da hast du gesagt, noch lange nicht, nicht wahr? Kann ich mir denken. Denn du bist ewig in einer Todesangst und glaubst immer noch, es wird nichts werden. Und alles ist umsonst gewesen und alles ausgegeben. Das ist immer deine Hauptangst. Und wenn du diese Angst kriegst, dann machst du dich klein und jämmerlich. Und auch vor solcher Person wie diese Schmädige, diese spitznasige Posamentierswitwe. Nein, Tilde, das hab ich nicht gesagt. Ich hab nicht gesagt, noch lange nicht. Ich hab bloß gesagt, ich wüsste es nicht. Aber du tätst mitunter so, als ob es wohl bald losgehen würde. Und da, was sagte sie da? No, da sagte sie, ja, liebe Frau Möhring, manche haben Courage. Referendar ist nicht viel und eigentlich bloß ein Anfang, aber aller Anfang ist schwer. Und so kann man sagen, es ist immer was und Minister wird er ja wohl nicht werden wollen. Oder vielleicht doch. Und Jott, wenn ich mir den Tilden denke, das sagte sie? Ja, Tilde, so war es. Unverschämte Person und dumm dazu, diese verflossene Gimpen-Madame. Aber sie wird sich wundern, wenn wir ihr die Hochzeitsanzeige schicken. Ach, Tilde, rede doch nicht sowas. Wenn man sowas redet, dann berät man's und es wird nie was. Und es hat doch schon zu viel gekostet. Und ich weiß mitunter gar nicht, wo es immer noch herkommt. Ja, Mutter, ich kann hexen. Jott, Kind, nun redst du auch noch so. Wenn man den Deibel ruft, ist er da. Und zum Spaß darfst du doch sowas nicht sagen, in einer so ernsthaftigen Sache. Vater sagte auch immer, ja, die Leute glauben, es ist ein Vergnügen, aber es ist kein Vergnügen. Und der Hochzeitstag ist der ernsthafteste Tag. Und manche, die sich nicht recht trauen, sehen auch schon so aus. Und nun sprichst du von Hexen und tust, als ob alles schon da wäre. Und als ob es zu Johanni losginge. Geht es auch, Mutter? Ja, Tilde, das fährt mir ja in alle Glieder. Denn du stehst ja so da, wie wenn du es alles schon in der Tasche hättest. Hab ich auch. Und dabei holte Tilde einen halben, zweimal zusammengefalteten Konzeptbogen aus der Kleidertasche, schlug ihn auseinander und sagte, nun lies mal, Mutter. Ach, wie kann ich denn lesen? Und alles mit Bleistift geschrieben. Und ohne Brille. Nur dann höre zu, dann will ich lesen. Und Tilde las, qualifizierte Personen, verstehst du, Mutter? Oh, ganz gut, lies nur weiter. Qualifizierte Personen, das heißt Personen, die mindestens das erste Staatsexamen bestanden haben und darüber vollgültige Zeugnisse vorlegen können, werden bei Geneigtheit hierdurch aufgefordert, sich um die Bürgermeisterstelle unserer Stadt zu bewerben. Gehalt 3000 Mark bei freier Wohnung und einigen anderen Emolumenten. Aspiranten werden ersucht, ihre Zeugnisse einzusenden, wenn sie nicht vorziehen, sich den Unterzeichneten gleich persönlich vorzustellen. Magistrat und Stadtverordnete zu Woldenstein in Westpreußen. Die Alte war an die Chaiselongue gegangen und ließ sich darauf nieder, was sie sonst immer vermied, namentlich seit das Wertstück durch Hugos fünfwöchentliche Krankheit etwas gelitten hatte. »Ja, Tilde, ist es denn möglich? Du bist doch ein und aus. Von Hexen red ich nicht, denn fliegt es wieder weg. Aber hat er denn die Stelle schon? Es gibt ja doch wohl so viele. Und wenn er auch ein sehr schöner Mann ist und den Augenaufschlag hat, dass man gleich denkt, nu liest er die Sonntagsepistel. Ja, ich denke mir, es gibt so viele so und manche sind flinker wie er und schnappen's ihm weg. Das lass nur gut sein, Mutter. In Flinkigkeit soll ihm diesmal keiner über sein. Er muss noch heute weg, mit dem Nachtzug. Woldenstein liegt eine Stunde von der Bahn und ein Omnibus wird doch wohl da sein. Um 5 ist er auf der Station und um 6 in Woldenstein in Westpreußen. Ein Gasthof zum Braunen Ross oder irgend sowas wird doch wohl da sein. Ich denke mir dem Rathaus gerade gegenüber. Und da kann er bis 10 noch schlafen. Denn ausschlafen muss er erst. Sonst ist er nicht zu brauchen. Und dann frühstückt er und macht sich fein und um Schlag 12 tritt er an und macht seine Verbeugung. Und ich will nicht Tilde heißen, wenn sie nicht gleich alle sagen, natürlich, der muss es werden. Und der Neid von der alten Schmädike hilft auch noch. Und den Tag nach Johanni hat sie die Karte. Frau Schmädike kriegte wirklich die Anzeige. Denn alles kam genau so, wie Tilde vorausgesagt hatte. Und am Johannistage konnte die Hochzeit in einem ganz kleinen Saale des englischen Hauses gefeiert werden. Pastor Hartleben, der getraut hatte, ließ sich bewegen, auch dem kleinen Festmahle beizuwohnen und hielt eine gefühlvoll humoristische Rede, die besser war als die Traurede in der Kirche. Er saß der Braut gegenüber zwischen Hugos Mutter und Schwester, die von Owinsk herübergekommen waren, mit noch zwei Cousinen, von denen jede mal auf Hugo gerechnet hatte. Da sie beide aber halb polnisch und sehr hübsch waren, so verschlug es nicht viel. Und als die Feierlichkeit überwunden war, tranken sie Hugo zu, gaben ihm einen Mumenkuss, der so laut klang, wie wenn man ein Baumblatt auf der hohlen Hand zerkloppt, und sagten unter liebenswürdiger Drohung gegen die Braut, »Alte Liebe rostet nicht«, was alles von Tilde mit großer Seelenruhe hingenommen wurde. Hugos Vergangenheit beunruhigte sie wenig, viel konnte es nicht gewesen sein. Und noch weniger beunruhigte sie die Zukunft. Außerdem waren es 15 Meilen von Owinsk bis Woldenstein. Beim Kaffee setzten sich beide neben Pastor Hartleben, der sich von dem katholischen Leben in Owinsk erzählen ließ, schmunzelnd zuhörte, als die katholische Geistlichkeit und zum Schluss auch der evangelische Geistliche durch die Hechelmühle der beiden hübschen Mädchen hindurch mussten, und als er aufbrach, sich in seinem alten Dogma von der Überlegenheit der Weltkinder neu gestärkt fühlte. Es war niemand da, gegen den er sein Herz ausschütten konnte. Als er aber die Treppe hinabstieg und den Portier, den er von vielen Hochzeiten her kannte, freundlich lächelnd gegrüßt hatte, sann er seinem alten Lieblingssatze von der Überlegenheit der Weltkinder nach. Es ist ein eigen Ding mit der Frömmigkeit. Es sind doch nur wenige, die sie vertragen können. Und in diesem Nichtssein und Nichtsbedeuten-Wollen leichtsinnigen Gottvertrauens steckt eigentlich Besseres als in der Sicherheit und dem Anspruch derer, die sicher sind, für ihren Gott was getan zu haben. Diese Mädchen, wie graziös und eigentlich wie bescheiden. Und der entzückende Kerl, der Rybinski, ja, Rybinski war auch da gewesen, mit einer neuen Braut, von der er behauptete, diesmal sei es ernsthaft. »Wirklich?« hatte Hugo gefragt. »Ja, sie ist Tragödin.« Die Schmädige saß neben der alten Möhring und sprach viel von dem Hochzeitsgeschenk, das sie zum Polterabend, der aber ausfiel, geschickt hatte. Es war eine rosafarbene Ampel an drei Ketten. Die Schmädige war sehr geizig. »Ich habe es mir lange überlegt, was wohl das Beste wäre. Da musste ich dran denken, wie dus das war, als Schmädige kam. Ich kann wohl sagen, es war ein furchtbarer Augenblick. Und hatte so was, wie wenn ein Verbrecher schleicht. Und Schmädige war doch so unbescholten, wie einer nur sein kann. Und seitdem, wenn eine Hochzeit ist, schenke ich sowas. Zu viel Licht ist auch nicht gut, aber so gedämpft, da geht es.« Die alte Möhring nickte mit dem Kopf, schwieg aber, denn sie hatte sich über die Ampel geärgert. Noch denselben Abend reiste das junge Paar ab, und zwar gleich nach Woldenstein. Weil sie aber vorhatten, die erste Nacht in Küstrin und die zweite Nacht in Bromberg zuzubringen, so nannten sie diese Fahrt doch ihre Hochzeitsreise. Ja, Hugo tat sich etwas darauf zugute. »Ich finde es nicht in der Ordnung, dass es immer Dresden und die Brühlsche Terrasse sein muss oder gar der Zwinger. In Küstrin wollen wir uns am anderen Morgen das Gefängnis des Kronprinzen Friedrich ansehen und die Stelle, wo Katte hingerichtet wurde. Das scheint mir passender als der Zwinger.« Tilde war mit allem einverstanden gewesen. Küstrin war Etappe nach Woldenstein, und dass Woldenstein baldmöglichst erreicht wurde, nur darauf kam es an. Am 26. mittags waren sie da. Sie bezogen die Wohnung, die schon der vorige Bürgermeister inne gehabt und die Hugos Mutter und Schwester von Owinsk aus eingerichtet hatten, teils mit einigen alten Sachen aus dem Otwinsker Haus, teils mit neu gekauften Möbeln und Stoffen, die sämtlich in Woldenstein gekauft waren. »Es wird wohl teurer sein und nicht viel taugen«, hatte Tilde gesagt. »Aber es bringt sich wieder ein. Wir müssen uns lieb Kind machen. Woldenstein ist jetzt die Karte, drauf wir setzen müssen.« Am 1. Juli wurde Hugo eingeführt und eroberte sich gleich die Herzen durch eine Ansprache, die er hielt. Er sei ein halber Landsmann und habe von Jugend an der Überzeugung festgehalten, dass die Kraft des preußischen Staates in den östlichen Provinzen liege. Von daher habe die Monarchie den Namen, aus Königsberg stamme das preußische Königtum, und wenn Woldenstein auch vielleicht nicht bestimmt sei, derart in die Geschicke des Landes einzugreifen, so sei auch das Kleinste groß genug, durch Pflichterfüllung und durch Festhalten an den alten preußischen Tugenden vorbildlich zu wirken und dem Lande eine Ehre und seiner Majestät dem Könige eine Freude zu sein. An dieser Stelle wurde Beifall laut, denn Woldenstein wählte konservativ. Aber Hugo, der gut sah, hatte doch auch das spöttische Lächeln gesehen, mit dem eine kleine Gruppe diese patriotische Wendung begleitete, weshalb er hinzufügte, seiner Majestät eine Freude sein, dem Könige, der ein Hort der Verfassung ist, zu der wir alle stehen, mit Leib und Leben. Der Schluss der Rede hatte so gewirkt, dass die Firma Silberstein und Isenthal ein Ständchen anregte, das auch am selben Abende noch gebracht wurde. Die Konservativen schlossen sich aus, aber nicht aus Demonstration gegen Hugo, sondern nur aus Demonstration gegen die fortschrittliche Firma. Die nächsten Tage waren etwas unruhig. Hugo hatte Besuche in der Stadt und auch in der Umgegend zu machen, namentlich beim Landrat, der persona gratissima war, und mit dem er gleich entschlossen war, sich gut zu stellen. Es war nicht ganz leicht, da das Ständchen doch höheren Orts Anstoß gegeben hatte. Tilde sagte, das tut nichts. Rom ist nicht an einem Tage gebaut. Gut Ding will Weile. Sie richtete zunächst ihre Aufmerksamkeit auf die Einrichtungen des Hauses und vervollständigte die Einrichtung durch allerhand kleine Einkäufe. Den dritten Tag nach ihrer Ankunft trafen auch noch einige Sachen aus Berlin ein. Darunter die Ampel. Hugo war nicht abgeneigt, ihr den Ehrenplatz zu geben, der der Schmähdicke vorgeschwebt hatte. Tilda sagte aber, das sieht sie ja keiner, und hing sie in den Hausflur, wo sie freilich bei den hellen Sommertagen zunächst noch zu keiner Wirkung kommen konnte. Das Beste der Wohnung war der hübsche, ziemlich große Garten, der nach Passierung eines schmalen Hofes mit einem Truthahn und Perlhühnern, alles vom vorigen Bürgermeister übernommen, unmittelbar hinter dem Hause lag. Durch die Mitte zogen sich Buchsbaumrabatten, halbenwegs war eine Sonnenuhr, und in den Beeten, die links und rechts liefen, blühten Balsaminen und Rittersporn, überall überwachsen von riesigen Sonnenblumen, für die der Vorbesitzer eine Vorliebe gehabt haben musste. Hier war Tilde besonders tätig, trug einen großen weißen Schnurrenhut eigener Erfindung und legte, wenn Hugo vom Rathaus kam, ihren Arm in den seinen und ließ sich, während sie mit ihm auf- und abschritt, von den Sitzungen erzählen. »Ich bin mitunter in Verlegenheit«, sagte er. »Sie haben ein Vertrauen zu meiner Rechtskunde und ich soll immer am Schnürchen wissen, was da zu tun sei und was rechtens sei. Natürlich sage ich immer, es läge sehr schwer, es sei ein komplizierter Fall, der je nachdem höchstwahrscheinlich so oder so entschieden werden müsse. Dabei schlägt mir aber das Herz, denn alles, was ich da sage, kann auch Unsinn sein.« »Du fängst es nicht richtig an, Hugo. Was heißt Rechtsfragen?« »Rechtsfragen, das ist für Winkelkonsulenten. Und wenn es was Ordentliches ist, dann musst du sagen, da wollen wir Justizrat Noack fragen. Ich halte den für einen scharfen Kopf.« »Ja, Tilde, für einen scharfen Kopf. Und wenn du das sagst, so legt dir das keiner zum Schlimmen aus. Und den Justizrat hast du nun schon sicher auf deiner Seite. Der sagt dann, ihr Herren, da habt ihr endlich mal einen richtigen Bürgermeister, einen klugen, verständigen Mann. In der Regel wollen sie alles selber wissen. Das ist Pfuscherei. Das ist, wie wenn die Apotheker die Kranken kurieren wollen. Dazu gehört noch mehr. Ein Bürgermeister ist ein Verwaltungsbeamter, ein kleiner Regente. Kein Rechtssprecher. Und das kann ich euch sagen. Der versteht zu regieren. Er ist ein Administrationstalent. Er hält auf Ordnung und er hat Ideen. Ja, Tilde, und hat Ideen, sage ich. Ja, das sagst du oder lässt es deinen Justizrat sagen. Aber wer hat Ideen? Ideen? Das ist nicht so leicht. Ganz leicht. Ach, Tilde, das ist ja Torheit. Ideen, Ideen hat jeder, der sie haben will. Du bist bloß zu ängstlich. Du hast kein Zutrauen zu dir. Du denkst immer, die anderen sind wunder wie klug und verstehen alles besser. Wenn man Bürgermeister ist, dann muss man sowas aufgeben. Ja, das sagst du wohl. Aber ich muss doch mit was kommen. Natürlich. Ich muss doch mit was kommen und Vorschläge machen. Und was soll ich vorschlagen? Alles. Ach, Tilde, das ist doch Torheit. Du sagst alles und ich weiß gar nichts. Weil du die Augen nicht aufmachst und die Ohren erst recht nicht. Du bist immer wie im Traum, Hugo. Er lächelte. Sieh, da ist hier der Weg zwischen der Stadt und dem großen Torfmoor. Aalkitten hat mir gesagt, im Herbst, wenn es regnet, ist gar nicht durchzukommen. Und wer seinen Torf bis dahin nicht eingefahren hat, der mag sehen, wo er bleibt. Habe ich auch gehört. Ja, aber du denkst dir nichts dabei. Du musst morgen den Stadtverordneten vorschlagen, dass ein Steindamm gebaut wird. Es ist ja nur eine halbe Meile. Oder eine Klinkerchaussee. Oder doch mindestens ein Knüppeldamm, dass die Wagen im Modder nicht stecken bleiben. Und dann lass ein Chausseehaus bauen. Es ist ja alles noch auf städtischem Grund und Boden. Und der Landrat hat nicht mit reinzureden. Und für den einen Groschen haben die Leute dann einen feinen Weg und können noch stolz sein, dass sie sowas aus eigener Kraft und eigenen Mitteln gebaut haben. Sehe ich ein, das ist ein guter Vorschlag. Und dann musst du wegen der Garnison anpurren. Aalkitten sagt mir, dass schon lange davon die Rede war, dass aber dein Vorgänger nicht wollte. Vielleicht, weil er sich wegen seiner Frau fürchtete. Die soll nämlich etwas forsch gewesen sein. Ja, das ist richtig. Na, siehst du's? Und die Knauserei mit dem Stallgebäude, das ist ja der pure Unsinn. Aalkitten hat mir erzählt, die Stadtverordneten hätten nicht gewollt. Ja, warum nicht? Weil der Anstoß fehlte. Na, bei mir liegt es anders. Und wenn der schönste Rittmeister herkommt, du kennst doch deine Tilde. Hugo versicherte, dass er sich ganz überzeugt halte. Von ganzem Regiment kann natürlich keine Rede sein. Dazu ist Woldenstein zu sehr Nest. Und Silberstein und Isenthal können's nicht rausreißen. Und Rebecca Silberstein auch nicht. Übrigens ist es eine hübsche Person, aber doch nicht zum Heiraten. Und für sonst ist sie zu streng. Also nicht das ganze Regiment. Für einen adligen Obersten ist auch eigentlich gar keine Wohnung hier. Höchstens in unserer ersten Etage. Tilde, aber zwei Eskadrons, das geht. Und nun berechne dir mal, wie das wirkt. Von Brot will ich nicht reden, das backen sie selber. Aber 300 Pferde. Und 300 Menschen. Und ein Casino müssen sie doch auch haben. Und dann die jungen Frauen und Ball und Theater. Silberstein ist gegen das Militär, aber das gibt sich. Die ganze Bäckerei und Schlechterei kommt auf einen anderen Fuß. Und Woldenstein hört auf, ein Nest zu sein und wird eine Stadt. Und vielleicht ziehen sie hier mal eine Division zusammen und machen ein Kavalleriemanöver. Und wenn der General bei uns wohnt, so hast du den Kronenorden weg. Du weißt nicht wie. Hugo bückte sich, um einen Rittersporn zu pflücken und Tilden in den Gürtel zu stecken. Und sieh, Hugo, so musst du es anfangen. All dies kleine Zeug, was ihr da immer durchsprecht, damit zwingst du es nicht, das kann jeder. Aber immer auf dem Auskiek, immer sehen, was so dem Ganzen zugute kommt, damit zwingst du es. Und das ist es, was ich die Ideen genannt habe. Die Welt kann nicht jeder auf einen höheren Fleck bringen. Aber Woldenstein so weit zu bringen, dass es alle Woche mal in der Zeitung steht und dass die Menschen erfahren, es gibt einen Ort, der heißt Woldenstein. Ja, Hugo, das ist möglich. Und das ist in deine Hand gegeben. Oder in deine, lächelte Hugo. Aber du hast recht. Wir wollen's versuchen. In dieser Weise gingen die Unterhaltungen, die Tilde mit Hugo führte, wenn dieser vom Rathaus in seine Wohnung zurückkehrte. Gegen den Herbst hin ward auch die Ampel jeden Abend herabgelassen und ein Unschlittlicht hineingesetzt, was so wunderbar leuchtete, dass niemand vorüberging, der nicht einen Blick hineingetan hätte. Die Berliner haben doch einen Schick für sowas. Rebecca Silberstein drang in den Vater, auch dergleichen anzuschaffen. Er war aber dagegen. Rebecca, wenn er kommt, ich sage nicht wer, dann sollst du haben die Ampel. Und nicht rosa sollst du haben in Rubin. Und sollst haben, wenn du schläfst, einen himmlischen Glanz. Rebecca war unzufrieden über dieses Hinausschieben, aber sie war beinahe die einzig Unzufriedene in der Stadt. Alle anderen freuten sich über ihr neues Stadtoberhaupt. Und Silberstein, der viel las und immer sehr gebildet sprach, sagte, er hat die Initiative. Das Initiative hat jeder, aber die Initiative, das ist es, was den höheren Menschen von dem Niederen unterscheidet. Isenthal, der immer widersprach, widersprach auch in diesem Fall, aber Silberstein ereiferte sich heftig und sagte, sage nichts, Isenthal, oder du tust dir Unrecht und bringst es auf deinen Kopf. Ist er nicht wie Nathan? Ist er nicht der Mann, der die drei Ringe hat? Ist er nicht gerecht und sieht doch aus wie ein Apostel? Und seine Frau Gemahlin, eine sehr gebildete Frau, hat gesprochen von der Dreieinigkeit und der Papst in Rom und Luther und Moses, die müssten aufgehen in einem und dies sei Preußen. Und sie sei gesegnet wegen der Einheit, das hat sie gesagt. Und ich sage dir, Moses bleibt. Moses hat die Priorität. Alles ging gut. Nur der Landrat verhielt sich kühl. Und es war ganz ersichtlich, dass er weder von der Initiative, die sein eigenes Licht in den Schatten stellte, sonderlich erbaut war, noch von Hugos Nathanschaft und seiner Gleichberechtigung der drei Konfessionen. Es kamen Begegnungen vor, in denen Hugo geschnitten wurde. Besonders auch von der Frau Landrätin, die Tänzerin erst in Agram und dann in Wien gewesen war und sich die Festigung des christlich-germanischen zur Lebensaufgabe gestellt hatte. Hugo war mehr als einmal in bittere Verlegenheit geraten und hatte sich auf seinen Spaziergängen im Garten, die bis in den Spätherbst hinein fortgesetzt wurden, mehr als einmal gegen Tilde darüber ausgesprochen. »Du verstehst es nicht«, sagte Tilde und nahm eine Beurre Grise vom Baum. »Sieh, Hugo, die Beurre Grise ist noch hart und du musst sie 4 Wochen auf Stroh legen, ehe sie schmeckt. Aber noch ehe die 4 Wochen um sind, hab ich dir den Landrat weich gemacht. Er ist ein sehr guter Herr und eigentlich liebenswürdig von Natur. Und das müsste nicht mit rechten Dingen zugehen, wenn der nicht zu bekehren wäre. Wer eine Tänzerin heiratet, hat immer ein weiches Herz.« Hugo seufzte, denn er litt unter der Gegnerschaft und sah kein Ende davon. Aber er hatte Tilden unterschätzt, und die 4 Wochen waren noch nicht um und die Birnen noch nicht präsentiert, als Hugo Ende November von einer Kreistagssitzung heimkam und von der Liebenswürdigkeit des Landrats nicht genug erzählen konnte. Tilde sagte kein Wort. Und Hugo sah erst einigermaßen klar in der Sache, als er am selben Abend Silberstein in der Ressource traf. »Haben Sie schon gelesen, Herr Grossmann?« sagte er zwinkernd, und als Hugo verneinte, gab er ihm die vorletzte Nummer der Königsberger Hartungschen Zeitung, die in Woldenstein am meisten gelesen wurde, und sagte, sehr gut geschrieben, ich möchte sagen, fein, aber es ist die Wahrheit, er ist ein feiner Herr, der Herr Landrat. Und dabei ließ er Hugo mit dem Zeitungsblatte allein. Hugo schüttelte den Kopf und setzte sich in einen Stuhl neben dem Schenktisch, auf dem 6, 8 Weingläser mit Apfelsinencreme, Baumtorte und kleine Korianderkuchen standen. Er selbst hatte sich schon vorher einen Curaçao geben lassen. Und während er daran nippte, las er die blau angestrichene Stelle. NDR Kultur